Erster Issachar hatte 4 Söhne, Tola, Pua, Jasub und Simron. Zweiter Tola hatte Söhne. Sie waren Chefs in ihren Familien. Es waren 2,2600 starke Männer. Dritter Osi hatte einen Sohn namens Jesraja. Jesraja hatte 5 Söhne. Sie waren alle Chefs. Vierter zu diesen Familien gehörten 36.000 Soldaten. Sie hatten viele Frauen und Kinder. Fünfter alle Männer von Issachar waren starke Soldaten. Es waren insgesamt 87.000 Männer. Sechster Benjamin hatte 3 Söhne, Bela, Becher und Jediael. Siebter Bela hatte 5 Söhne. Sie waren Chefs und starke Soldaten. Es waren 22034 Männer. Achter Becher hatte viele Söhne. Ihre Namen waren Semira, Jos und andere. Neunter in der Liste von Becher standen 20200 starke Soldaten. Zehnter Jediael hatte einen Sohn namens Bilhan. Bilhan hatte auch viele Söhne. Elfter das waren die Söhne von Jediael. Sie waren Chefs und 17.200 Soldaten. Zwölfter Suppim und Huppim waren Söhne von Ir, Husim war auch ein Sohn. Dreizehnter Naphtali hatte 4 Söhne. Sie waren Kinder von Bilha. Vierzehnter Manasse hatte einen Sohn namens Asriel. Seine Frau aus Aram gebar ihn. Fünfzehnter Maschir suchte Frauen für Huppim und Suppim. Seine Schwester hieß Macha. Sechzehnter Macha gebar einen Sohn namens Peres. Sein Bruder hieß Seres. Siebzehnter Ulam hatte einen Sohn namens Bedan. Das sind die Söhne von Manasse. Achtzehnter seine Schwester Hamolechet hatte 3 Kinder. Sie hießen Ishod, Abisa und Mahela. Neunzehnter Semida hatte 4 Söhne, Ayan, Sechem, Liki und Anyam. Zwanzigster Ephraim hatte einen Sohn namens Sutela. Dann kamen Beret und Tahat. 21. Seine Söhne wollten Tiere stehlen. Aber Männer aus Gad töteten sie. 22. Ihr Vater Ephraim war sehr traurig. Seine Brüder kamen und trösteten ihn. 23. Ephraim hatte einen neuen Sohn. Er nannte ihn Beria. Es gab viel Unglück. 24. Seine Tochter hieß Sera. Sie baute 3 Städte für das Volk. 25. Beria hatte einen Sohn namens Repha. Dann kamen Resef und Tela. 26. Dann kamen Ledan, Amihaude und Elisama. 27. Dann kamen Nun und Josua. 28. Sie wohnten in Bethel und Naran. Auch Geser und Sichem gehörten dazu. 29. Die Söhne von Manasse hatten Bethshan und Megiddo. Dort wohnten sie. 30. Assa hatte 3 Söhne und eine Tochter namens Sera. 31. Beria hatte 2 Söhne, Heber und Malchil. 32. Heber hatte 3 Söhne und eine Schwester namens Sua. 33. Jaflet hatte 3 Söhne, Pasach, Bimahal und Aswat. 34. Sema hatte 4 Söhne, Ahi, Roga, Hubba und Aram. 35. Sein Bruder Helem hatte 4 Söhne, Zophar, Jimna, Seles und Amal. 36. Zophar hatte viele Söhne. Sie hießen Sua, Hanefer und Sual. 37. Weitere Söhne waren Bezer, Hod, Sama und andere. 38. Jeter hatte 3 Söhne, Jefune, Pispa und Ara. 39. Ulla hatte 3 Söhne, Ara, Haniel und Rizia. 40. Das waren die Söhne von Assa. Sie waren Chefs und starke Soldaten.